Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zur Sitzung des Bundesvorstands. Es ist die 22. Vorstandssitzung des 12. Bundesvorstands. Wir haben den 23.08.2018 eröffnet, habe ich um 20.31 Uhr. Die Versammlungsleitung mache heute ich. Anwesend sind Lothar, Thomas, Sebastian, Lilly, Dorle und ich. Entschuldigt sind Tobias, Petra und Carsten. Die Beschlussfähigkeit ist damit gegeben. Ich bin anwesend. Gut, dann bist du nicht entschuldigt. Das ist doch sehr schön. Dann ist die Beschlussfähigkeit erst recht gegeben. Kann das jemand im Protokoll mal eben umkopieren? Okay, damit sind wir beim Tagesordnungspunkt 1, Genehmigung des letzten Protokolls. Das haben wir selbstverständlich alle gelesen und verinnerlicht. Wer dafür ist, möge bitte eintragen in Zeile 34. Bisher stehen da Sebastian, ich, Lothar und Dorle. Die anderen kommen mit Sicherheit auch noch mit dazu. Und das Ergebnis ist genehmigt. Tagesordnungspunkt 2, Termin der nächsten Sitzung. Die wird stattfinden am 6.9.2018 um 20.30 Uhr hier im Mumble. Damit gilt das auch als eingeladen. Okay, damit sind wir beim Bericht des Vorstandes. Carsten ist nicht da, deswegen hüpfen wir gleich zu Sebastian. Bitteschön. Ja, hallo in die Runde. Toll, dass ihr da seid und Gabriele schon mal danke fürs Protokoll führen. Ich habe die letzten zwei Wochen mir ein paar Gedanken zum P-Shop gemacht, wie es damit weitergehen kann, vor dem Hintergrund einer sich ändernden finanziellen Situation und was man da vielleicht für Stellschrauben hat. Dann war ich die letzten Tage auch auf der Gamescom und werde morgen auch wieder da sein, was ein wesentlicher für mich ein Networking-Event ist. Das war auch am Mittwoch, also gestern, der Kongress mit verschiedenen Vorträgen zum Thema Anerkennung der Gemeinnützigkeit, Verbandsarbeit, ist E-Sport Sport, sowas mit dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen und ähnliches. Ein paar YouTuber noch getroffen und werde das morgen auch weitermachen. Und dann war ich noch mit dem Wahlkampf in Hessen beschäftigt, Unterstützerunterschriften sammeln und die Plakate und Ähnliches zu diskutieren, was wir da machen wollen. Und bezüglich des Termins der nächsten Sitzung, ich werde Ende des Monats bis zum 10. September in Urlaub sein. Das heißt, da werdet ihr dann leider auf mich verzichten müssen, aber ich werde sehen, dass ich entsprechend nachtrage, was es gibt. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen dazu? Darkstar. Hallo zusammen. Ich hatte schon mal angeregt, dass der P-Shop so ähnlich wie so ein Z-Shop einfach Produkte annimmt, die er dann für die anderen Piraten verteilt und die Beute auch teilt, also irgendwie so einen Anteil davon nimmt. Weißt du, ob das schon mal diskutiert wurde? Kannst du nochmal sagen, was du mit dem verteilt meinst? Ja, dass man halt was, ein Piratenschiff baut und dann sagt man, das und das will ich dafür haben und der Shop, der schlägt vielleicht 10% drauf für seinen eigenen Anteil und dann können Leute halt dann einfach tolle Piratendinge bauen und die besten davon werden vom Shop halt weitergegeben. Wenn der jetzt dann sagt, da muss eine bestimmte Quote erreicht werden oder so, das kann man sich überlegen, weil das generell die Möglichkeit sozusagen eröffnet wird, dass Piraten da Produkte einstellen können, die sie gemacht haben für die Leute. Es ist in der Art, wie du es beschrieben hast, bisher so nicht diskutiert worden. Meine Gedanken sind auch vielleicht grundsätzlicherer Natur. Wenn ich mich an Gons letzten Informationen erinnere, war auch der Anteil externen Umsatzes bis zu 10% oder kleiner. Also im Wesentlichen ist der P-Shop bisher dazu da, uns als Partei zu versorgen. Also wie gesagt, das ist 90% des Umsatzes und dann auch gewiss auch des zeitlichen Aufwands. Deswegen ist das im Moment mein Fokus. Heißt aber nicht, dass andere Dinge nicht auch noch reinkommen. Okay, vielen Dank. Gibt es sonst noch Fragen? Dann gehen wir weiter zu Lilly. Schönen guten Abend, Lilly. Guten Abend aus dem wunderschönen Sachsen. Ich habe ja gehört, ihr habt alle auf Twitter schon wieder was über Sachsen gehört. So, geht los. Was habe ich gemacht? Immer schön die Push-to-Talk-Taste gedrückt halten. Hab ich. Ich weiß. Und irgendwie will sie immer nicht. Dabei ist sie schon so groß. So, nochmal. Also, wir haben ganz viel Wahlkampf gemacht, und zwar Vorbereitung. Lilly? Ich kann nicht mehr. Du kannst nicht mehr was? Ich kann nicht mehr als auf die Taste drücken. Wenn sie nicht will, will sie nicht. Soll ich es kurz vorlesen? Ja, Zeile 52 kann ja jeder selber lesen, glaube ich. Okay, also Wahlkampf, Pressearbeit, Design, Beauftragung und Programmkonferenz. Okay, gibt's dazu Fragen? Und damit sind wir dann bei mir geht's schnell. Sami. Hallo. Ja, danke. Ich hatte doch eine Frage, war aber nicht so schnell oben. Das ist leidige Treppenlaufen. Lilly, was verstehst du unter Design? Was hast du da gemacht? Ich fürchte, wir müssen Lilly eine neue Tastatur spendieren. Sie soll sich eine neue Push-to-Talk-Taste einrichten, das geht doch. Ja, aber jetzt nicht auf die Schnelle. Lilly, wärst du so nett, das einfach im Pad noch ein bisschen auszuführen? Das tut sie jetzt auch, Sami. Wenn es dazu dann noch Fragen gibt, kannst du sie ansprechen. Okay, damit sind wir dann bei mir. Ich habe Team Polgef, Arbeitssitzung und Orga-Programmkonferenz gemacht. Das hört sich nicht viel an, ist mehr als gedacht. Habt ihr Fragen dazu? Damit sind wir bei Lothar. Hallo Lothar. Ja, hallo. Die Kontostände, wir haben Summe Guthaben in Höhe von 785.000 Euro. Dem stehen gegenüber Verbindlichkeiten von 451.000 Euro. Es erhöht sich momentan etwas, weil wieder eine Tranche der Parteienfinanzierung eingetroffen ist von der Bundestagsverwaltung, die aber natürlich in die Verbindlichkeiten erstmal in die Rücklagen geht, weil ja das nächstes Jahr verteilt und gegebenenfalls auch teilweise zurückgezahlt werden muss. Ansonsten, sterbliche Arbeit momentan ist der Rechenschaftsbericht. Da haben wir jetzt 4 Landesverbände beim Prüfer, einen zusätzlichen der Endkontrolle bei uns. Ansonsten sind wir noch viel offen. Uns verläuft momentan eher schleppend. Das heißt, so Landesschatzmeister sollten da auch mal ein bisschen in die Puschen kommen, weil wir müssen ihn abgeben noch dieses Jahr. Und der muss dieses Jahr davor auch noch geprüft werden. Das sollte so langsam in die Gänge kommen. Ja, ansonsten habe ich die üblichen Mumbles mit Schatzmeisterin und Beitragskonto gemacht, und wenn Fragen sind, raus damit. Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Dann sind wir jetzt bei Dorle. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich war auf der Vorstandssitzung im Bezirksverband Oberbayern, weil ich ja da auch vorher im Schatzmeister bin. Dann war ich im Schatzmeistermandelbund, dann im Arbeitsmandel vom Bundesvorstand. Dann habe ich noch dies und das erledigt, Tagesgeschäft, E-Mails beantwortet und so weiter und so fort. Dann war ich vorgestern im Bayerischen Landtag auf Einladung von Florian von Brunn, SPD, zum Erfahrungsaustausch. Und zwar, wie ich schon erzählt habe, ich bin ja bei dieser Bürgerinitiative gegen das belastete Trinkwasser, das wir hier im Landkreis haben. Und da war auch noch eine Bürgerinitiative aus Manching in der Nähe von Ingolstadt eingeladen, die auch ein Problem haben. Und zwar haben die auch ein Problem mit PFC-Schaum, der auf dem Bundeswehrgelände immer ausgebracht worden ist. Und da ist jetzt die ganze Erde und all die ganze Umwelt belastet. Und die Leute haben heftigste Probleme. Und da haben wir uns ausgetauscht, was man dagegen unternehmen könnte und wie man gegen die Behörden vorgehen könnte und so weiter und so fort. Ja, das waren meine letzten 2 Wochen. Dankeschön, Dorle. Habt ihr Fragen an Dorle? Ja, dann gehen wir jetzt mal zu Thomas weiter. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend nochmal. Ich fange wie immer an mit den Mitgliederzahlen. 9.068 Mitglieder insgesamt, davon 29 schwebende Mitglieder und 4.289 Mitglieder sind stimmberechtigt. Ja, ich habe mich wie immer in diversen Mumble-Sitzungen rumgetrieben, war beim Love Bayern und ja, Arbeitssitzungen etc. Das Einzige, was ich diese Woche leider arbeitsbedingt absagen musste, war das Gensec Mumble. Aber Petra war da und hat mich da gut vertreten, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, und ansonsten war ich ein bisschen beschäftigt mit den Vorbereitungen fürs Wochenende. Ich habe mal so ein bisschen Gedanken gemacht, ja, wie man Nutzungsbedingungen etc. einführen kann, auch im Hinblick auf das auf Scriptpad, was wir demnächst ja wahrscheinlich einführen oder was wir einführen werden, so rum. Und ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet, was wir dann am Wochenende mit IT da so ein bisschen besprechen wollen. Und ja, das war's so. Dankeschön. Ich danke dir, Thomas. Habt ihr Fragen an Thomas? Darkstar? Die Entwicklung der Mitgliederzahlen würde mich mal interessieren. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen, wir posten sie alle zwei Wochen. Ich habe da jetzt nicht irgendwie rauf und runter. Das letzte Mal war es, glaube ich, 9070 oder irgend sowas. Also ich würde sagen, zurzeit relativ konstant und ja, stimmberechtigt weiß ich jetzt gerade nicht. Jo, danke schön. Gibt es weitere Fragen? Dann gehen wir weiter zu Tobias. Hallo Tobias. Ja, guten Abend. Ich habe mich eher mit den technischen Details von CryptPad beschäftigt. Es kamen ein paar Fragen auf zur Begrenzung des Speicherplatzes. Ich habe mir das noch ein bisschen näher angeschaut, wie eigentlich dieser Wert berechnet wird. Und mir ist aufgefallen, dass Pads mehrfach berechnet werden können, wenn mehrere User daran arbeiten. Und das führt dann relativ schnell dazu, dass man keine neuen Pads mehr anlegen kann durch die Beschränkung auf 20 Megabyte. Das war natürlich nicht so gedacht. Ich habe jetzt mal geschaut, ob es eine Möglichkeit gibt, das zu ändern. Man kann das tatsächlich so umbauen, dass nur hochgeladene Dateien auf dieses Limit zählen. Weil man kann beliebige Dateien hochladen in CryptPad, was ganz nett ist, um Dateien sicher auszutauschen. Aber wir wollen natürlich nicht, dass der CryptPad-Server dann als Pornoarchiv oder so benutzt wird und riesige Dateien hochgeladen werden. Pads sind dann, wenn es dann wirklich eingesetzt wird, bei uns in beliebiger Größe möglich. Weil durch die Versionsgeschichte der Pads werden die Dinge relativ schnell groß und wir wollten eigentlich nicht das so einschränken. Was auf jeden Fall bleibt, ist jetzt die Beschränkung der Lebensdauer. Also wir haben beschlossen, dass wir 30 Tage machen für alle Pads. Also wenn die 30 Tage inaktiv sind, werden sie gelöscht. Wir sind jetzt gerade, also ich bin gerade am Überlegen, ob man das so machen könnte, dass man das selektiv so macht, dass Pads, die von angemeldeten Usern angelegt werden, 90 Tage leben. Die 90 Tage sind diese Frist, die wir schon seit Jahren auf der Pad-Seite stehen haben und das wollen wir auf jeden Fall durchsetzen, um einfach zu verhindern, dass das dauerhaft als Ablage benutzt wird. Ansonsten habe ich noch am Bio-Portal gearbeitet, das geht auch ganz gut voran. Dann habe ich noch das neue Redmine getestet, ein bisschen konfiguriert. Da müssen wir noch ein bisschen testen und dann kann das dann auch hoffentlich nächste Woche an den Start gehen. Und ich habe auch nebenbei noch ein bisschen Urlaub gemacht. Ja, Fragen? Ja, Isan? Ja, eine Verständnisfrage. Wenn die Pads, wenn sie inaktiv sind, nach 30 oder 90 Tagen gelöscht werden. Was ist denn jetzt zum Beispiel bei den Pads, wo über Wochen und Monate dran gearbeitet wird, von den AGs und so, die dann ein Pad einfach weiterführen? Da sind ja auch manchmal auch zwei, drei Wochen oder auch vier Wochen Pause zwischen. Ja, vier Wochen Pause würde ja noch gehen, das sind ja 30 Tage. Wie gesagt, man kann es so machen, dass man sich dann eben anmeldet am System und dann können wir das so machen, dass wir 90 Tage machen. Mehr wird es werden, aber ich denke, das reicht dann schon für die meisten Anwendungsfälle. Ich glaube, du hast jetzt eine Situation beschrieben, wo sich irgendwie alle zwei Wochen jemand einloggt. Da geht es jetzt darum, dass es quasi 30 Tage keiner berührt. Also, dass da gar nichts drauf passiert auf dem Pad. Alles klar, danke. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das nur aufmachen muss oder wirklich ändern. Das habe ich noch nicht getestet. Ich glaube, aufmachen müsste schon reichen. Also es geht irgendwie um die letzte Aktivität, aber ich weiß nicht, wie die definiert ist. Ja, notfalls einen Punkt reinschreiben kann man ja immer, ne? Okay, gibt's weitere Fragen? Dann sind wir bei Petra. Wenn ich das richtig sehe, ist Petra noch nicht da, dann lese ich vor. Erstmal Alltagsgeschäft, Mitgliederverwaltung, Austritte, Umzüge, Eintritte. Dann EU-Wahlkampfplanung, die Kampagne ist im Entstehen, dann die BUFO-Arbeitssitzung am Montag, das GenSec-Mumble und die FSA-Grundplanung. Das geht dann an den LV Berlin über. Fragen dazu kann ich leider nicht beantworten. Insofern müssen wir darauf warten, dass Petra kommt, falls jemand Fragen haben sollte. Ja, ich sehe keine Anträge. Ist das richtig? Richtig. Gut, wenn wir keine Anträge haben, gehen wir gleich weiter zum Tages... Ja? Keine Anträge, ne? Ja. Okay, dann gehen wir gleich weiter zum Tagesordnungspunkt 5, Sonstiges und Fragen an den BUFO. Da hätten wir vorneweg erstmal die Termine. Programmkonferenz 25. 26. 8. in Kassel. Das IT-Treffen findet gleichzeitig statt. Das ist jetzt also dieses Wochenende am Samstag und am Sonntag. Anreise ist wie immer am Freitag. Aktionstag Save Your Internet ist am 26.08.2018, also am Sonntag bundesweit. Da ist dann auch ein Link drin mit Orten, wo ihr dabei sein könnt. Der steht in Zeile 145 im Pad. Dann ist die Freiheit statt Angst, stoppt die Polizeigesetze in Berlin, verschoben worden auf den 20.10.2018 laut Digital Courage. Orga und Anmeldung erfolgt durch Berlin, Route steht noch nicht fest. Die Hauptversammlung der Pirate Parties International findet am 3. und 4.11.2018 in München statt und der Landesparteitag Sachsen am 3. und 4.11. in Dresden. Ja, und dann habe ich von Bali im Pad noch was zum Thema BPT, während noch weitere Termine eingetragen werden, die ich dann gerne auch noch nachhole. Bali, komm doch mal ans Mikro und erzähl. Darf ich kurz einwerfen für die Piraten und Freibürger am Mikrofon, dass die Sitzung aufgezeichnet wird und anschließend veröffentlicht wird. Wer also Bedenken hat, dass seine Anmerkungen hier dann veröffentlicht werden, kann das alternativ gerne in den Pad-Chat schreiben. Richtig, ganz genau. Okay, also wir fangen jetzt erstmal mit Bali an. Okay, dann ziehe ich Oliver und Sami vor. Dankeschön. Zunächst Aktionstag Save Your Internet ist 25. und 26.8. Mindestens Kassel findet bereits am Samstag statt und wenn mich nicht alles täuscht, noch eine oder zwei weitere Veranstaltungen. Dann zum Thema Save Your Internet. Ihr habt da zuletzt am 9. August einen Antrag von mir behandelt. Ich konnte selbst nicht anwesend sein, da ich Geburtstag hatte und Gäste. Dort ging es unter anderem darum, dass wir darum gebeten hatten, dass doch der BUFO unter anderem durch Anwesenheit bei den Veranstaltungen das Ding unterstützen möge. Und zum Zweiten hatten wir gebeten um die Veröffentlichung einer Pressemitteilung. Nun gab es jetzt rund um die Pressemitteilung einiges an E-Mail-Verkehr. Was mir fehlt, ist Klarheit. Klarheit, ob das Ding jetzt versendet wurde oder wie denn da jetzt eigentlich der Stand ist. Okay, Thema Pressemeldung. Lilly? Ich versuche es nochmal mit meiner Taste. Hört ihr mich? Ja. Das ist erfreulich. Mal gucken. Wir hatten beschlossen, das Thema pressemäßig zu begleiten. Wir hatten nicht eine einzelne Pressemitteilung beschlossen, sondern natürlich das Ganze rundherum entsprechend zu unterstützen und haben das natürlich schon seit Bekanntwerden dieses Tages gemacht. Auf besonderen Wunsch ist aber auch noch diese PM veröffentlicht worden. Ich hatte dann eben nur gebeten, ich glaube, das hatte ich in der E-Mail auch schon geschrieben, dass die veröffentlicht wurde. Ich hatte dann nur gebeten, das Ganze das nächste Mal etwas besser zu koordinieren, damit wir nicht die Journalisten auch voll spammen, weil wie gesagt, wir tun das nach wie vor. Ich sehe das an den Abmeldungen. Okay, Dankeschön. Olli, ist damit deine Frage beantwortet? Im Wesentlichen ja. Ich würde allerdings gern darauf hinweisen, die Organisation dieser Veranstaltung in x deutschen Städten ist sehr, sehr aufwendig. Wir hatten verschiedenste Kommunikationskanäle. Es wäre schön gewesen, wenn nicht die Mails an die Bundespresse noch ein zusätzlicher hätten sein müssen, plus Twitter mit Lilly an anderen Stellen. Wäre schöner gewesen, wenn da der Bundesvorstand etwas mehr unterstützt hätte. Danke. Okay, ich darf also zusammenfassen, du fühltest dich nicht ausreichend unterstützt. Das trifft's recht präzise, ja. Danke für diese Rückmeldung, Sami. Ja, ist auch nicht so prickelnd. Ich habe vor einiger Zeit einen Antrag an den Vorstand Ed geschickt, um eine Kostenbeteiligung oder Kostenerstattung für einen Flug nach München zu bitten. Das ist ein Antrag an den Vorstand, der normalerweise heute hätte besprochen werden müssen. Und ich habe lediglich eine lapidare Mail von Lilly bekommen, dass ich mich doch eigentlich lieber in NRW kümmern sollte. München hätte sich ja auch Sprecher und sie hätten kein Geld. Und das wage ich zu bemängeln, denn das ist ein Verfahren, was mir bisher unbekannt war, dass so ein Antrag auf diese Art und Weise behandelt wird. Und ich hätte da gerne eine Erklärung zu. Okay, fangen wir doch mal einfach mit Rückfragen an. Du fliegst nach München, um? Ich bin eingeladen worden und eingeteilt worden, weil es darum ging, welche Kandidaten für die Europawahl sind in der Lage, da oder da oder da aufzutreten. In Okay. Mainz war der Björn. In Berlin wäre ich normalerweise gewesen dann, weil ich in Berlin gute Connections habe und weil ich da auch immer kostenlos wohnen kann. Und weil ich mit dem Auto hätte hinfahren können. Aber Berlin ist sehr gut bedient. Und München war von uns zumindest niemand. Und dann habe ich das mit Oliver Burkhardsmeier auch so besprochen, dass ich dann nach München fliege. Und habe das mit den Münchnern auch so besprochen. Und ich habe Bed and Breakfast bei den Münchnern und rede da. Und das ging darum, dass. Sami, entschuldige bitte, wenn ich dich unterbreche. Ich habe nur noch eine Rückfrage. Du bist also auf Einladung des Kreisverbands München, des Landesverbands Bayern, des Bezirksverbands Oberbayern dort? Wer genau mich jetzt eingeladen hat, musst du Arnold Schiller fragen, beziehungsweise Thomas Mayer, beziehungsweise diejenigen, die dort die Veranstaltung machen. Die Savio Internet Veranstaltung und die werden dir das genau sagen können. Ah ja, gut. Weil normalerweise ist es nämlich so, wenn man auf Einladung dort ist, gehört zu der Einladung eigentlich auch die Reisekostenübernahme. Das heißt also, dass da eigentlich der Einladende am zuständigsten ist. Das sieht man beispielsweise auch daran, dass du die Einzige bist, die uns einen solchen Antrag geschickt hat an den Bundesvorstand. Das übernimmt nämlich nicht der Bundesverband eigentlich. In meiner Eigenschaft als Mitglied des Landesverbands Bayern merke ich jetzt noch mal kurz an, dass es vielleicht an der Stelle nicht sehr günstig ist, weil Bayern Landtagswahlkampf hat und weil es sehr, sehr wichtig ist, dass da vor allen Dingen die Landtagskandidaten sichtbar werden und Öffentlichkeit bekommen. Aber das ist eine Anmerkung von mir in meiner Eigenschaft als Mitglied des LV Bayern, bitte. Okay, gut. Also dann gilt es herauszufinden, wer dich genau eingeladen hat und dann den Reisekostenantrag dorthin zu richten. Es hat sich erledigt mit den Reisekosten. Es ging mir nur um dieses Verfahren, dass ich von einem aus dem Bundesvorstand, in diesem Falle von Lilly, nur an mich persönlich ein Schreiben gerichtet bekomme. Erstens, dass ihr zu wenig Geld habt. Zweitens, dass ihr die Europawahl mit maximal 500 Euro unterstützen könnt, weil ihr kein Geld habt, etc. pp. Ich habe die Mail noch. Und das hat mich alles etwas gewundert, weil das nicht das Verfahren ist, was man normalerweise hat, dass ein Antrag dann bei der nächsten Bundesvorstandssitzung besprochen wird. Und die wäre heute gewesen. Ja, Reisekostenanträge sind persönliche Anträge, die sind personenbezogen. Die würden wir sowieso nicht öffentlich besprechen. Wir haben es besprochen und das Ergebnis dieser Besprechung hat Lilly dir per E-Mail mitgeteilt. Ich denke, das Thema hat sich mit deinen Antworten und der üblichen Reaktion erledigt. Ich bedanke mich bei den Berlinern ganz herzlich, die eingesprungen sind, denn die Bayern haben offensichtlich auch nicht genug Geld. Und ich werde also die Reisekosten an die Berliner schicken und damit hat sich die Sache erledigt. Ich wollte es hier nur einfach mal deutlich machen, wie bei uns so etwas läuft, wie transparent oder intransparent auch immer und dass ich davon nicht begeistert bin. Das war's eigentlich. Danke. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für deinen Input. Damit sind wir bei Bali. Bist darf du soweit? Ich kurz, Entschuldigung, nur ganz kurz. Sam, ich verstehe dein Bedauern, aber lustigerweise ist jetzt ja, du hast es jetzt hier gerade vorgetragen, deswegen ist ja eigentlich das mit der Transparenz die fehlende Transparenz ein falscher Vorwurf, weil das ist ja jetzt spätestens hier transparent. Ja. Okay, aber das vertiefen wir jetzt nicht. Bali, bist du inzwischen soweit? Ja, klar. Alles gut. Ja, dann schieß los. Ja, es geht um meine Mail vom 13.8. an euch Vorstand bezüglich des Bundesparteitages. Ihr habt euch ja mal irgendwann zwei Termine ausgedacht. Alcades und ich haben einen anderen Termin vorgeschlagen, weil wir sonst keine vernünftigen Hallen kriegen. Seit dem 13.8. warte ich auf jegliche Rückmeldung. Für einen Ort, den wir schon gehabt haben, halt nur eine Woche später. Also sprich 10.11., 16., 17., 17., 18., irgendwie so 11. Da würden wir den gerne durchführen. Nur wir haben null Rückmeldung. Ja, ihr habt keine Rückmeldung, weil wir das tatsächlich noch am Diskutieren sind. Also manchmal dauern die Dinge einfach ein bisschen länger. Ich bitte da sehr um Verzeihung. Das ist weder ignoriert worden, noch unterm Tisch durchgerutscht. Aber selbst diese kleine Info, wir diskutieren noch, wäre für uns, die wir in der Organisation sind, sinnvoll. Ja, ich bitte sehr um Verzeihung. Das ist dann tatsächlich nachgeblieben. Alles gut. Und wenn ihr, ergänze, wenn ihr dazu Fragen habt, fragt einen von uns. Und gut. Selbstverständlich. Also das machen wir auf jeden Fall. Ja, hatte Carsten bei der letzten Vorstandssitzung nicht darum gebeten, Ausschreibungen oder irgendwie was es alles gäbe, an uns zu schicken? Also, Entschuldigung, Thomas. Genau in dieselbe Richtung wollte ich nämlich jetzt auch gerade gehen. Ich meine auch, dass das in der Mail am 13. eigentlich so angesprochen gewesen ist, dass da noch was geliefert kommt. Und bisher kam da nichts. Also wir können es gerne mal sagen, wer sich berufen fühlt, wer Interesse hat, wer Lust hat, bei der Ausrichtung des Bundesparteitags mitzuhelfen oder Räumlichkeiten vorzuschlagen. Wir haben ja die Ausschreibung draußen und jede Vorschläge und beziehungsweise weil in der E-Mail, ich habe es gerade nachgeschaut, ist irgendwie genannt, dass es da nur einen Vorschlag gäbe in einer bestimmten Höhe. Also auch die haben wir bisher gar nicht gesehen. Also wir freuen uns immer auf Antworten, auf Ausschreibungen. Und das ist jetzt ja eigentlich nicht nur die BPT-Aufschreibung, auch wenn es um IT geht und ähnliches. Oh, ich bin gelinde gesagt, Gott sei Dank, heute sehr gut, mutig und ruhig. Ich frage auf Deutsch gesagt, wollt ihr mich jetzt verarschen? Nein, Bali, das möchten wir ganz bestimmt nicht und das ist jetzt auch nicht so unbedingt die Basis, auf der wir uns unterhalten, ne? Nein. Ich schraube ganz deutlich zurück. Wir haben ungefähr 40 bis 50 Locations für euch angefragt oder für uns. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass alles viel zu teuer wäre, als eine Location zu nehmen, die wir schon gehabt haben, wo jeder weiß, was die kostet. Und von mir aus kopiere ich mir das aus 2017 und schicke euch das nochmal als komplette Ausschreibungsantwort. Aber wozu habt ihr Beauftragte? Also, tut mir leid. Ja, okay, gut. Dann ist da vielleicht auch das ein oder andere missverstanden worden. Wir kümmern uns auf jeden Fall drum, Buddy. Das steht fest. Danny. Abend. Nochmal zu dem Thema Save Your Internet. Da gab es ja auch die Bitte nach einem Mitgliederanschreiben. Da hatten wir dann am Montag in der Redaktionskonferenz gefragt, ob die SG Bundes-PR dieses Mitgliederanschreiben übernimmt oder was wir dafür tun müssen. Da wurde uns gesagt, Kontakt zur Mitgliederverwaltung aufnehmen und dann einen Entwurf einsenden. Das haben wir getan, um dann zu sehen, dass da schon ein Entwurf war und dann ein anderes Mitgliederanschreiben rausging. Das Problem, das wir damit haben, ist, dass es da ein bisschen wenig Kommunikation mit uns gab und deswegen die Wiki-Seite, wo halt eben das Kampagnenmaterial, von dem wir wollen, dass die Leute das am Wochenende mit zu den Demos bringen, drauf ist, nicht mit in den Mitgliedermail reingekommen ist. Da wollten wir fragen, was wir denn da an der Stelle falsch gemacht haben, ob wir das noch reparieren können oder wie das in Zukunft anders laufen muss von unserer Seite her. Ja, Lilly? Ich versuche mal meine Push-to-Talk-Taste. Ich hatte dir ja gesagt, die Presse ist dafür nicht verantwortlich. Ich war aber dennoch natürlich bemüht, dass wir das irgendwie hinkriegen, habe deswegen selber was verfasst, auch weil es ja auch nochmal um den Hinweis auf die Gamescom ging und um den Hinweis auf die Programmkonferenz. Und ich möchte nochmal auf den Beschluss verweisen. Wir haben nicht beschlossen, dass wir ein dezidiertes Mitgliederanschreiben verfassen, sondern dass wir die Mitglieder entsprechend informieren, was wir bisher oft sowohl auf der Bundeswebseite als auch auf allen weiteren Kanälen gemacht haben und natürlich dann auch nochmal mit diesem extra Mailing. Ansonsten, wenn du möchtest, dass ein Mailing versendet wird, macht es sich, glaube ich, da wird mich Thomas gleich noch korrigieren, wenn ich jetzt was Falsches erzähle, weil der immer dafür verantwortlich ist. Ganz gut, wenn du vielleicht einen Textentwurf an Vorstand@ sendest, sodass wir den dann weiterverarbeiten können, beziehungsweise gucken, ob wir den so versenden oder in geeigneter anderer Form. Aber Thomas, du weißt es noch ein bisschen besser, du kannst gleich noch eingrätschen. Ja, eingrätschen brauche ich nicht groß. Jetzt habe ich vergessen, wie hieß der mir gestern die Mail geschrieben, da war es genau, der mir die Mail geschickt hatte. Ich habe ihm dann irgendwann gestern Abend noch geantwortet, weil ich ja die andere Mail dann quasi schon am Verschicken war. Es gibt da eigentlich ein Prozedere dafür. Achtung, nicht lachen, das findet man durchaus im Wiki, wenn man danach sucht, beziehungsweise in Bundesgensek oder die Landesgensek jeweils anschreibt, wie so ein Mitgliedermailing funktioniert. In Bundesgensek anschreiben ist ganz schön. Ich habe es auch in der Mail oder in der Antwort an Olli reingeschrieben. Wenn Mails an meine, ich sage jetzt mal, privaten, also thomas.knobrich@piratenpartei.de gehen, dann ist das einfach ein Problem. Da geht das eine oder andere unter. Sowas ist besser im Ticketsystem aufgehoben und sowas ist wesentlich früher besser aufgehoben. Also nicht erst so, keine Ahnung, 4 Tage vor Veranstaltungsbeginn. Das ist zeitlich nicht immer machbar. Ich gehe lange arbeiten. Ich habe andere Dinge noch zu tun. Und sowas muss, ja, ist nicht in 10 Minuten passiert. Also insofern einfach das nächste Mal, ich habe dem Oliver einen Link geschickt, da ein bisschen drauf achten, wie das alles abläuft und dann sollte das auch klappen. Okay, vielen Dank. Deine Frage ist damit beantwortet, Danny? Ich habe noch ein bisschen Bauchschmerzen, wie wir das Kampagnenmaterial jetzt verbreitet bekommen. Habt ihr da zufälligerweise eine kreative Idee, wie wir das noch kurzfristig hinbekommen? Ja, ich schlag dir immer den kurzen Draht vor zu Facebook, Twitter und entsprechend könnte ich mir vorstellen, dass wir auf den Artikeln, die auf der Bundeswebseite zum Thema erschienen sind, vielleicht unten so einen kleinen Infokasten einbauen. Auf das Angebot kommen wir, denke der Oliver kann da auch gleich noch was zu sagen, sehr gerne zurück. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. So, jetzt weiß ich nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Ich glaube, erst mal Darkstar und dann Oliver. Ich danke dir. Zu der Sache mit den Reisekosten wollte ich noch was sagen. Also erstmal finde ich das prima, dass die Sammy jetzt auch wirklich versucht, ihr Mandat ernst zu nehmen, was sie jetzt hat als Kandidatin und auf Veranstaltungen spricht. Das finde ich eine tolle Sache und das ist aller Ehren wert. Und ich finde das Verhalten von dem Vorstand, muss ich sagen, absolut korrekt. Denn letztendlich wissen wir, wenn wir sozusagen Verantwortung tragen in der Piratenpartei, uns da sehr bewusst sein, dass wir natürlich, und dadurch, dass wir so einen hohen Anspruch haben, auch im besonderen Fokus der Öffentlichkeit stehen. Wir können uns nicht glaubwürdig gegen Vetternwirtschaft aussprechen, wenn irgendwann der Verdacht aufkommt, dass Vorstand und Friends sozusagen das Geld durchbringen, indem sie fröhlich auf Reise gehen. Das ist ganz wichtig. Und da würde mich halt mal interessieren, gibt es da jetzt innerhalb vom Vorstand eigentlich irgendwelche Regeln, die ja sowas entscheidet, wenn einer Reisekostenantrag macht, also auch innerhalb des Vorstands und auch von außen? Oder ist das so, dass ihr das sozusagen jedes Mal neu entscheidet? Das würde mich mal interessieren. Ja, grundsätzlich war das in diesem Zusammenhang ein echter Sonderfall. Generell ist es so, der Vorstand hat ein Reisekostenbudget, und zwar ein gemeinsames, aus dem wir dann eben unsere Reisekosten bezahlen und abrechnen. Dann gibt es natürlich auch noch Beauftragte, entweder Leute, die wir für einen bestimmten Zweck beauftragen oder Leute, die eine Dauerbeauftragung haben. Die müssen dann ein Reisekostenbudget bei uns beantragen, wenn sie irgendwo hinfahren möchten. Das ist jetzt zuletzt beispielsweise passiert mit der Gamescom und Christos, der ja unser Experte ist an sich für E-Sports. Das geht dann aus dem Veranstaltungsbudget Bund. Da gibt es dann auf jeden Fall erstmal einen Antrag, der wird besprochen im Team Polgef. In diesem Fall habe ich einfach im Team Polgef nachgefragt, können wir da ein Reisekostenbudget zur Verfügung stellen. Das ist mir dann positiv beschieden worden. Und dann hätte ich jetzt den Antrag gestellt, wenn Christos nicht dummerweise krank geworden wäre und er konnte eben nicht fahren. Aber das ist normalerweise der Ablauf, dass man zunächst mal ein Reisekostenbudget beantragt und dann seine Reise bucht. Danke dir für die Antwort. Also aus meiner Sicht wäre das eigentlich geboten, dass wir da so eine Art allgemeine Abstimmung haben, um zu entscheiden, ob eigentlich sozusagen Menschen wichtig sind, was ja auch mal durchaus sein kann, dass die Menge will, dass ein bestimmter Kandidat an bestimmten Stelle spricht, das ist auch nicht unbedingt unwichtig. Ne? Es könnte ein Plakat wichtig sein oder auch eine Maschine. Und das müssen wir eigentlich allgemein lösen, aber ich finde so, wenn, ich weiß nicht, wie hoch es ist, aber wenn das veröffentlicht ist, wie hoch das Budget ist, dann habt ihr da erstmal eine ganz gute Übergangsregel gefunden. Und da müssen wir eben mit leben, dass jetzt erstmal für alle so ist, so sehe ich das. Und danke ich dir für die Antwort. Sehr gern. Olli. Kurz zu dem Thema Mitgliedermail nochmal. Erstmal, es tut mir leid, dass das alles ein bisschen hektisch wurde, aber in den 6 Wochen Demonstrationen in N-Städten zu organisieren, war überraschend anspruchsvoll und das Thema mit der Mitgliedermail ist schlicht ein bisschen bei uns hinten runtergerutscht. Verzeihung, Moment bitte. Hallo Stimme, Entschuldigung, bin wieder da. Lilly, meines Erachtens ist das ein bisschen unglücklich, wenn an den Danny die Ansage geht, wir mögen doch bitte eine Mitgliedermail verschicken und du gleichzeitig selbst eine schreibst. Da würde ich gerne empfehlen, da nächstes Mal einen anderen Weg zu finden dazu und eben wegen falsche E-Mail-Adresse, sorry, es war spät, ich war müde, es tut mir leid, das mache ich nächstes Mal besser. Okay, vielen Dank. Lilly, noch eine Antwort dazu? Ja, ich wollte einfach nur entlasten, wie gesagt, und da die Jungs und Mädels von der Gamescom auch kamen und wie gesagt, und die Mail für unsere Programmkonferenz auch dran stand, habe ich eben 3-in-1 gemacht, dass ich da keine Rücksprache mit euch gehalten habe. Das tut mir jetzt wiederum leid. Es ist jetzt auf jeden Fall raus, die Info. Das finde ich an der Stelle schon mal positiv. Insofern haben wir auch unseren Beschluss entsprechend umgesetzt. Das war mir auch wichtig. Okay. Gut, vielen Dank. Olli? Entschuldigung, ganz kurz noch das Angebot mit der Infobox würden wir wirklich sehr gerne annehmen. Dann habe ich nur die Bitte, as soon as possible, weil wir hängen in Kassel und ich weiß noch nicht, wie gut das WLAN dort ist, aber wir kriegen das hin. Das habe ich nicht verstanden. Entschuldige, wir sitzen in Kassel zur Programmkonferenz und irgendwer muss es ja drauftüdeln auf die Webseite. Deswegen sage ich, wenn ihr beispielsweise kurz wisst, was ihr habt und vielleicht heute Abend noch versendet oder morgen früh oder sowas, dann ist es besser. Alles klar. Okay, vielen Dank. Gut, gibt es weiteres an Sonstigem oder Fragen an den Bundesvorstand? Superkonduktor. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Du sagtest gerade, dass unser Experte für E-Sports, der Christos, leider nicht auf der Gamescom sein kann. Wer vertritt ihn denn da in dem Themenbereich? Sebastian war dort. Ah ja, alles klar. Danke. Okay. Gut, wenn es dann nichts weiteres gibt, dann bin ich sehr begeistert. Ah, my Darkstar. Ja, mir fiel gerade noch was ein. Ich habe einen kleinen Artikel geschrieben über das bedingungslose Grundeinkommen für die Fans von der Sache, der mal versucht, das zu definieren auf einer globalen Basis, wie es also wirklich Sinn machen könnte und wie es auch finanzierbar ist. Wenn da nichts gegen spricht, würde ich mal den Link in das Pad reintun. Lilly? Da spricht nichts dagegen. Dann tu das mal. Also ich poste das mal in den Chat. Ich bin ja nicht mehr in den, glaube ich, habe keinen Zugang dazu, aber ich würde das mal versuchen, hier gerade rein in den Chat reinzutun. Dann könnt ihr das vielleicht da abtippen oder so. Okay, danke. So, ist dann noch Sonstiges? Okay, dann bin ich dir übrigens sehr dankbar, Superkonduktor, dass du das in den Mumble-Chat geschrieben hast. Direkt im Anschluss an die BUFO-Sitzung ist die Sprechstunde des LAFO NRW heute. Die Themen, wenn es ums Geld geht, ohne Mandatsträgerabgaben kein Wahlkampf. Wenn das Eis dünn wird, Dunja Hayali, Isa Argento, alles eine Frage der Fallhöhe. Wenn es mal wieder richtig Sommer wird, welche Antwort haben die Piraten auf den Klimawandel? Das hört sich doch mal sehr interessant an. Also hüpft rüber und hört euch das an. Das ist bestimmt interessant. Gut, dann bedanke ich mich bei meinen Kollegen fürs Dabeisein, bei allen Zuhörern, bei allen, die Beiträge geleistet haben zu dieser Bundesvorstandssitzung. Und schließe die Sitzung um 21 Uhr und 13 Minuten. Auf Wiederhören, selbe Welle, selbe Stelle in 2 Wochen.